Es war, als wolle sie Svidrigailow beschwören, seine Worte zu widerrufen. Hierbei kann es auf Dorotja Romanowna tausende und Millionen von Kombinationen und Möglichkeiten geben. Wenn ein Dieb stiehlt, weiß er, dass er ein Schurke ist. Ich hörte aber zum Beispiel von einem sehr anständigen Herrn, der die Post beraubt hatte. Wer weiß, vielleicht glaubte dieser, dass er etwas Anständiges getan habe. Selbstverständlich hätte ich es auch nicht geglaubt. Ebenso wenig wie Sie, wenn andere es mir gesagt hätten. Meinen eigenen Ohren aber habe ich geglaubt. Er hat Sofja Semjonowna auch alle Beweggründe erklärt. Aber auch sie hat zuerst ihren Ohren nicht getraut, jedoch den Augen. Ihren eigenen Augen hat sie schließlich glauben müssen. Er hat es ihr doch selbst berichtet. Was waren es denn für Beweggründe? Das ist eine lange Geschichte, Avdotja Romanowna. Ihr liegt hierbei, wie soll ich es Ihnen erklären, eine Art Theorie zugrunde. Dieselbe Ansicht, die ich auch vertrete, der zufolge ein einmaliges Verbrechen erlaubt ist, wenn es einem guten Zweck dient. Eine einzige böse Tat und dafür 100 gute Werke. Es ist auch sicher für einen jungen Mann mit hervorragenden Talenten und übermäßigem Ehrgeiz kränkend zu wissen, dass seine ganze Karriere, die ganze Zukunft seines Lebenszieles sich anders gestalten würde, wenn er nur, sagen wir beispielsweise, etwa 3000 Rubel besäße. Diese 3000 Rubel besitzt er aber nicht. Fügen Sie dem noch die Gereiztheit hinzu, die Gereiztheit durch den Hunger, die enge Wohnung, die schäbige Kleidung, die grelle Erkenntnis seiner eigenen sozialen Lage und zugleich auch der Lage seiner Schwester und seiner Mutter. Vor allem aber Ehrgeiz, Stolz und Ehrgeiz. Doch Gott mag es wissen, vielleicht auch guten Anlagen. Aber ich klage ihn ja gar nicht an. Denken Sie das bitte nicht. Es geht mich auch nichts an. Und da gab es noch seine eigene Theorie. Eine gar nicht so üble Theorie, nach der die Menschen eingeteilt werden in sogenanntes Material und in außergewöhnliche Menschen. Das heißt, in solche Menschen, für die infolge ihres hohen Ranges das Gesetz nicht gilt. Die vielmehr selbst Gesetze verfassen für die übrigen Menschen. Für jenes Material, für den Abschaum sozusagen. Nicht übel. Eine ganz nette Theorie. Une théorie comme une autre. Besonders Napoleon hat es ihm angetan. Das heißt, eigentlich lockte ihn die Tatsache, dass viele geniale Menschen eine einzelne böse Tat für nichts ansahen, dass sie ohne nachzudenken darüber hinwegschritten. Mir scheint, er hat sich eingebildet, auch so ein genialer Mensch zu sein. Oder richtiger, er war davon eine Zeit lang überzeugt. Er litt und leidet auch jetzt noch unter dem Gedanken, dass er zwar verstanden hat, eine Theorie aufzustellen, aber nicht imstande ist, bedenkenlos darüber hinwegzuschreiten, also folglich doch kein genialer Mensch ist. Das aber ist doch für einen jungen Mann von Ehrgeiz einfach erniedrigend, besonders noch in unserem Jahrhundert.